haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Goldfisch. In der Zeitung las ich die neuesten konjunkturellen Daten. Sie waren nicht gerade erfreulich. In meinem Beruf kriegt man eine Rezession auch zu spüren. Die Leute wollen das Honorar drücken und erwarten in kürzester Zeit Resultate. Der Mann, der in meinem Büro erschien, schaute schon mal prophylaktisch auf die Uhr, als er sich setzte. Ich nahm mich in Acht vor ihm. Um diese Zeit war immer die Kaffeepause. Im letzten Monat haben wir sogar freiwillig auf Pausen und die Hälfte des Lohnes verzichtet. Und was hat das gebracht? Die Bude ging pleite, ich stand auf der Straße und der Jungunternehmer, dem die Bude gehörte, ging nach Italien in die Ferien. So läuft das heutzutage. Und was soll ich dagegen tun? Ich möchte, dass Sie einen Mann hops gehen lassen. Einer der ganz üblen Sorte. Hildebrand heißt er. Und was ist an dem Kerl so schlimm? Er macht Profite mit dem Schicksal anderer. Arbeitet er beim Fernsehen? Nein, er veranstaltet Kurse für Arbeitslose. Das ist doch lobenswert. Ein eintägiges Seminar kostet einen Tausender. Und am Ende des Seminars haben die Arbeitslosen einen Wisch in der Hand, der ihnen bescheinigt, dass sie gelernt haben, eine erfolgreiche Bewerbung zu schreiben. Verstehe. Aber was soll ich gegen den Kerl unternehmen? Solche Geschäfte sind leider nicht strafbar. Leute wie dieser Hildebrand sind unersättlich. Also ich bin sicher, dass er noch in andere dubiose Geschäfte verwickelt ist. Wenn Sie ihn beobachten, werden Sie schon etwas finden, an dem man ihn aufhängen kann. Es war kein toller Auftrag, aber immerhin. Ich versprach meinem Klienten, mein Bestes zu geben, und das ist bekanntlich allerhand. Ich besuchte den Laden und traf auf eine junge Frau, der ich gleich ansah, dass ich für sie nicht mehr als eine kleine Provision war. Wie lange sind Sie schon arbeitslos? Eine ganze Weile. Mhm. Was haben Sie denn für Kurse zu bieten? Ja, alles, was Ihnen weiterhelfen kann. Bewerbungsschreiben, Persönlichkeitsbildung, EDV, Atemtraining, wenn du... Wozu soll das denn gut sein? Der Kampf auf dem Arbeitsmarkt wird immer härter. Wir empfehlen allen, einen Kursus in einer Kampfsportart zu besuchen. Und was kostet das alles? Ja, füllen Sie hier dieses Formular aus, bitte. Möchten Sie einen Kaffee? Hm. Sie lächelte so freundlich wie ein Boxer, der weiß, dass sein Gegner mehr oder weniger groggy in den Seilen hängt. Ich wartete, bis sie verschwunden war und machte mich dann auf den Weg zum Büro des Chefs. Hey, was machen Sie da? Du meine Güte, hatten Sie den Espresso in Ihrer Bluse versteckt? Darf ich Ihren Ausweis sehen? Oder soll ich die Polizei rufen? Nein, nein, nein, bemühen Sie sich nicht. Polizisten besuchen keine Kurse, die können Fortbildung nicht mal von Fortpflanzung unterscheiden. Deshalb gibt es bald mehr Polizisten als Bücher auf dieser Welt. Verlassen Sie umgehend dieses Büro! Sofort! Die Frau wankte auf ihren waffenscheintauglichen Schuhen auf mich zu und verschüttete einen großen Teil des Kaffees. Ich machte mich aus dem Staub und traf vor dem Lift auf einen Mann, der ebenfalls bewaffnet war, allerdings nicht mit einem Stöckelschuh. Ich bringe den Kerl um. Tun Sie das, aber hinterlassen Sie keine Spuren. Spuren? Das ist mir egal. Ich habe nichts zu verlieren. Dieses verdammte Schwein. Ich bringe ihn um. Wissen Sie, ob er da ist? Meinen Sie Hildebrand? Genau den meine ich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir gehen zu ihm und schmeißen ihm einen Farbbeutel ins Gesicht. Dann ziehen wir ihm die Hosen aus und setzen ihn so auf die Straße. Leute wie er fürchten sich weniger davor, umgebracht zu werden, als das Gesicht zu verlieren. Nein, nein, nein, ich bring ihn um. Dieser Schweinehund hat einer arbeitslosen Frau, die bei ihm einen Kurs besucht hat und die horrenden Kurskosten nicht mehr bezahlen konnte, angeboten, bei ihm zweimal die Woche sauber zu machen, für 10 Franken in der Stunde. Diesem Kerl muss das Handwerk gelegt werden, endgültig. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, kühlen Kopf bewahren und einen Schritt zur Seite treten. Der Mann stürmte an mir vorbei in das besagte Büro. Ich hörte die nette Frau lautstark fluchen und beeilte mich ebenfalls, in das Büro zu kommen. Verschwinden Sie sofort! Herr Hildebrand ist nicht zu sprechen. Legen Sie die Waffe weg. Das bringt doch nichts. Und ob das was bringt? Ich will den Kerl zittern sehen. Vielleicht würde es genügen, wenn Sie den Mann einfach verprügeln. Ja, Sie unterstützen diesen Verrückten auch noch? Das ist... Beihilfe ist das. Beihilfe? Zu was? Unternehmen Sie doch etwas. Dieser Mann ist zu allem bereit. Er ist bewaffnet. Nur keine Angst. Leute wie er schießen nicht. Und was war das? Die Ausnahme, die Regel bestätigt. Er hat meinen Chef erschossen. Ja, so machen Sie doch endlich etwas. Ich möchte nicht auch noch arbeitslos werden. Arbeitslose werden von allen ausgenutzt. Das kann man mit mir nicht machen. Ich habe immer wirtschaftsfreundlich abgestimmt. Die Frau tat mir schon beinahe leid. Ich öffnete die Tür zu Hildebrands Büro und sah den Mann mit der Waffe, der ungläubig auf den leblosen Körper starrte, der am Boden lag. Ich war das nicht. Um Himmels Willen, er ist tot. Ich war es nicht. Vermutlich hat sich das Gewehr selbstständig gemacht. Gewehre haben manchmal auch den Hang zur Eigeninitiative. Warum haben Sie das getan? Warum haben Sie nicht einen dieser Politiker abgeknallt? Die sind doch schuld an der ganzen Misere. Ich bin ja auch kein Anhänger dieser Berufsgruppe. Aber vergessen Sie nicht, dass dieser Kerl, der hier tot herumliegt, auch als Nichtpolitiker ein ziemlicher Kotzbrocken war. Ich war es nicht. Ich habe ihn nicht erschossen. Auch noch feige, was? Ja, so finden Sie natürlich nie eine Stelle. Ich hätte ihr am liebsten den Stellenanzeiger in den Mund gestopft. Doch sie ging mir aus dem Weg und verständigte die Polizei. Der Mann mit der Waffe in der Hand sagte, dass er Wolfisberg heiße und unschuldig sei. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Als die Polizei schon dabei war, wieder zusammenzupacken und zu gehen, brummte Wolfisberg immer noch seinen monotonen Spruch vor sich her. Und dieser Spruch besagte, dass er nicht der Mörder sei. Niemand glaubte ihm und schon gar nicht der Polizist, für den der Fall natürlich schon gelöst war. Endlich wieder einmal ein übersichtlicher Fall, in dem Sie herumstolpern, Maloney. Tatort, Leiche, Motiv und Täter – alles auf ein paar Quadratmetern vereinigt. Das ist doch eine tolle Leistung. Ich weiß nicht. Ist das alles nicht zu perfekt? Auf alle Fälle werden wir diesen Mann hier verhaften. Ich bin unschuldig. Ich habe den Mann nicht ermordet. Schon gut, jetzt... Richter, ich bin für solche albernen Sprüche nicht zu haben. Kann ich jetzt aufräumen, staubsaugen? Nein, Sie lassen alles so, wie es jetzt ist. Ja, und der Goldfisch? Was denn für ein Goldfisch? Da, hinter dem Pult. Er ist auch tot. Liegt herum und ist tot. Das ist Beweismaterial. Na gut, schaffen Sie den Goldfisch weg. Und wo ist das Aquarium? Da hinten. Aber das ist ja leer. Moment mal, da hat es ein Loch drin. Natürlich hat es da ein Loch drin, sonst läge der Goldfisch auch nicht auf dem Boden, Maloney. Ich habe es getan. Ich war es. Na also, endlich ein Geständnis. Damit ist das Wochenende gerettet. Wäre ja noch schöner, wenn ich wegen Ihnen Überstunden machen müsste. Es war an der Zeit, meinen Klienten davon zu unterrichten, dass der Mann, den ich beobachten sollte, in der Leichenhalle gelandet war. Ich traf meinen Klienten im Keller eines Mietshauses. In einem kleinen Bastelraum hatte er sich ein Büro eingerichtet. Ach, wissen Sie, die Politiker schwafeln immer von Eigeninitiative. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe zusammen mit anderen Arbeitslosen eine Selbsthilfegruppe gegründet. Gehört dieser Wolfisberg auch zu der Gruppe? Ja. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er ein Mörder sein soll. Wolfisberg ist ein lieber Kerl. Manchmal etwas unbeherrscht, aber kein Wunder. Langzeitarbeitsloser nennen sie das. Naja, er hat zu saufen begonnen. Wir haben ihm geholfen, wieder trocken zu werden. Was machen Sie in der Selbsthilfegruppe? Uns gegenseitig unterstützen. Aber auch an Politiker schreiben und sie anrufen. Systematisch. Die sollen keine ruhige Minute haben. Und wir nehmen uns auch Unternehmer vor, von denen wir glauben, dass sie fahrlässig Konkurs gemacht haben oder Arbeitslose ausbeuten wie dieser Hildebrand. Er gab mir die Adresse einer Frau, bei der sich die Gruppe regelmäßig traf. Als ich dort ankam, wurde ich von einer charmanten Dame in Schwarz empfangen. So etwas lasse ich mir gerne gefallen. Für welche Zeitung schreiben Sie? Sehe ich etwa so aus, als würde ich den Quatsch, den ich täglich in der Zeitung lese, auch noch schreiben? Aha, elektronische Medien. Radio, Fernsehen? Spielt das eine Rolle? Eigentlich nicht. Was suchen Sie? Eine Arbeitslose? Ein Einzelschicksal? Ich habe alles. Junge Frauen, Mütter, arbeitslose Männer. Tja, so genau weiß ich das nicht. Wie wär's mit Sonja? Sie wird immer wieder gerne gesehen. Sonja, kommst du mal? Sofort. Hallo? Was denn, was denn? Arbeitslose Fotomodelle haben Sie hier auch? Schmeichel, schmeichel, gleich gerinnt ihm der Speichel. Was möchten Sie, ein Interview, eine Reportage oder ein O-Ton mit verstellter Stimme? Wie bitte? Sind Sie etwa gar nicht von der Presse? Nein, ich bin ganz normal. Ich versuche herauszufinden, ob Herr Wolfisberg tatsächlich ein Mörder ist oder nicht. Wolfisberg? Der ist harmlos. Sind Sie Detektiv oder so etwas Ähnliches? Erraten. Willkommen im Büro für Betroffenheit. Wir vermitteln alles, was des Konsumentenherz erschüttert. Ich dachte, das sei eine Arbeitslosen-Selbsthilfegruppe. Genau. Die Medien sind voll von Berichten über uns. Wir wurden ständig angefragt für Reportagen über Arbeitslose. Es geht einem ganz schön auf den Keks. Diese überbezahlten Schreiberlinge, die nur darauf aus sind, möglichst viel Betroffenheitskitsch unter die Leute zu bringen. Wir geben ihnen, was sie wollen. Wir sind die Betroffenen und lassen uns dafür bezahlen. Zur Not spielen wir auch Drogensüchtige, Inzestopfer, homosexuelle Geistliche, Sintis oder Fußball-Hooligans. Es gibt kein Tabu, das wir nicht brechen können. Tolle Sache. Und was verlangen Sie für eine Reportage? 1000. Schließlich leben diese Illustrierten von unseren Schicksalen. Ich verabschiedete mich und landete auf dem Polizeipräsidium. Dort wurde ich mit skeptischem Blick empfangen. Offenbar war man bei der Polizei in der Mittagspause über ein paar Fragezeichen gestolpert. Das ist alles komplizierter, als wir zuerst glaubten, Maloney. Was Sie nicht sagen. Die Kugel, mit der Hildebrand getötet wurde, stammt nicht aus Wolfisbergs Revolver. Ei, der Daus! Dann haben Sie ja den falschen Mann verhaftet. Sieht ganz danach aus. Wolfisberg behauptet, dieser Hildebrand sei schon auf dem Boden gelegen, als er das Büro betrat. Wolfisberg sei furchtbar erschrocken. Da habe sich ein Schuss gelöst. Und das Goldfischglas zertrümmert. So ist es, Maloney. Wer aber hat Wolfisberg erschossen? Und weshalb hat die Mitarbeiterin von Wolfisberg den ersten Schuss nicht gehört? Das war eine interessante Fragestellung. Ich gratulierte ihm dazu und verließ dann das Gebäude. Eigentlich hatte ich keinen Grund, mich weiter um den Fall zu kümmern. Andererseits hatte ich auch nicht viel Gescheiteres zu tun. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich weiterkümmern. Ich machte mich auf den Weg zu jenen Räumlichkeiten, in denen die Leiche gefunden worden war. Vielleicht hatte die Polizei neben dem zertrümmerten Goldfischglas auch noch etwas anderes übersehen. Die Frau, die mich beim ersten Mal so unfreundlich empfangen hatte, war noch immer da. Und neben ihr stand ein Mann, der auch nicht gerade charmant aussah. Sein Gesicht war zerfurcht und erinnerte ein wenig an die Karosserie eines Autos, das schon mehrere Frontalzusammenstöße hinter sich hatte. Was wollen Sie schon wieder hier? Ist das die Kerl mit dem Revolver? Maloney ist mein Name. Ich bin unbewaffnet. Aber mit dieser Faust hier könnte ich problemlos Ihr Gesicht verschönern. Ach, lassen Sie Ihre starken Sprüche im Hemd, Mann. Hast du die Kontoauszüge? Vielleicht sollten wir noch mit die Bank Kontakt aufnehmen. Wollen Sie etwa noch die Firma plündern? Ich bin die Teilhaber. Er sorgt dafür, dass ich nicht arbeitslos werde. Was wollen Sie überhaupt von uns? Soll ich ihn rausschmeißen? Wer war noch bei Ihrem Chef heute Morgen? Das hat mich die Polizei schon gefragt. Eine Frau war hier. Sehr elegante Erscheinung, freundlich. Aber da drinnen flogen die Fetzen. Sie hatte einen ziemlich heftigen Streit mit Hildebrand. Wie sah die Frau aus? Ja, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Sie trug ein schwarzes Deux-Pièces. Erste Qualität. Ich hörte das zwar nicht gerne, aber in meinem Beruf lohnt es sich nicht, die Ohren zu verschließen, auch wenn noch so scheußliche Dinge auf das Trommelfell treffen. Ich ging zurück in mein Büro. Dort wurde ich von meinem ehemaligen Klienten und dem ehemaligen Tatverdächtigen erwartet. Ein bisschen viel Ehemalige aufs Mal. Die Polizei beobachtet uns. Ich bin unschuldig. Ich habe nur den Goldfisch auf dem Gewissen. Die Polizei tappt im Dunkeln. Und da ist es immer besser, sich an jemanden zu klammern, den man kennt. Es ist eine Frechheit anzunehmen, dass der Täter einer aus unserer Gruppe ist. Wir kommen uns schon vor wie Schwerverbrecher. Zuerst waren all die Pressefritzen hinter uns her, dann das Sozialamt und jetzt auch noch die Polizei. Wann wird man uns endlich in Ruhe lassen oder uns einfach einen Job anbieten? Genau. Die Arbeitszeit muss verkürzt werden. Für alle. Ja. Dann hat es auch wieder Arbeit für uns. Aber das begreifen die Politiker natürlich nicht. Die geben ja immer an mit ihrem 16-Stunden-Tag. Ein korruptes Pack ist das. Das ist meine Meinung. Ich gab den beiden ein paar Ratschläge, wie man mit Polizisten umgehen sollte, die einem ständig, unauffällig auf den Fersen waren. Dann ließ ich die beiden stehen. Ich sah die elegante Dame in Schwarz vor dem Büro der Selbsthilfegruppe. Sie ging weg und ich folgte ihr. Wir landeten in einer hübschen Altbausiedlung. Die Frau verschwand in einem Treppenhaus. Ich ging ihr nach und sprach sie an. Ja, ich war bei Hildebrand. Und weshalb haben Sie mir das nicht gesagt? Sie haben nicht danach gefragt. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich besitze keine Waffe. Und ich würde keinen Finger krumm machen für einen Kerl wie ihn. Und wer hat Ihrer Meinung nach den Finger krumm gemacht? Kommen Sie mit. Es ist eine Tragödie. Ich habe es erst vor wenigen Minuten erfahren. Ich sah sie fragend an, doch sie drehte sich um und ging nach oben. Im vierten Stock klingelte sie an einer Tür. Ein junger Mann öffnete. Er sah mich resigniert an. Ist das ein Bulle? Nein, das ist ein Privatdetektiv. Haben Sie Hildebrand umgebracht? Du hast gesagt, dass du mir einen Anwalt besorgst. Später, wir haben noch Zeit. Die Polizei weiß nicht, dass du es warst. Weshalb haben Sie Hildebrand umgebracht? Oh, da gäbe es 100 Gründe. Wir wohnen beide in diesem Haus hier, schon seit Jahren. Heinz ist auch arbeitslos. Zum Glück war die Miete in diesem Haus nie hoch, bis vor kurzem wenigstens. Dieser schmierige Hildebrand hat das Haus gekauft. Er wollte uns alle rausschmeißen. Aber so einfach geht das doch nicht. Er bot allen Mietern an, ihre Wohnungen als Stockwerkeigentum zu kaufen. Eine Frechheit. Ich ging zu ihm und sprach mit ihm. Wir hatten Streit. Es kam nichts dabei heraus. Es war ihm egal, was das für uns bedeutete. Wissen Sie jetzt, weshalb ich es getan habe? Es war eine Kurzschlusshandlung. Ich hatte nur den Gedanken im Kopf, diesem Kerl eins in die Fresse zu geben. Ich wollte ihm Angst machen. Als er dann vor mir stand, habe ich abgedrückt. Einfach so. Ich bin selber über mich erschrocken. Ich ließ die beiden zurück und atmete draußen tief durch. Zwei Männer in weißen Turnschuhen standen an einer Ecke und aßen ein Eis. Es waren Polizisten. Ich ging an den beiden vorbei und dachte mir, dass ich es doch ganz gut eingerichtet hatte in meinem Leben. Ich brauchte nicht, in weißen Turnschuhen herumzustehen und mich lächerlich zu machen. Das war immerhin etwas.